أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. Wir machen weiter, inshallah, mit dem Buch Masailu al-Jahiliya. Und wir sind bei dem 8. Masala stehen geblieben. Diese Masail, die Angelegenheiten von Jahiliya, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam dagegen gekämpft hat und mit das Gegenteil gekommen ist, um die Umma zusammenzubringen und die Umma zum Allah-Ergebener, subhanahu wa ta'ala, zu bringen, dass sie nur den Koran folgen und das, womit der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesandt wurde. Und alles, was mit der Jahiliya ist, mit der Jahiliya zu tun hat und unseren Religion widerspricht, hat er streng also dagegen gekämpft und die seine Umma davon gewarnt. Ich mache ein bisschen laut, weil ich habe sowieso was Schmerzen. Die 8. Mas'ala, alle verstehen Deutsch, ne? Keine Araber, oder? Ne? صحيح. هل هناك أحد ما يفهم اللغة الألمانية؟ الكل يفهمون. أعتقد الإخوة العرب ليسوا موجودين. طيب، dann machen wir nur auf Deutsch, weil ich denke, die Boden, die arabische Sprache werden oder die Deutsch nicht kennen, ist nicht da sind. Die 8. Angelegenheit sagte der Sheikh rahimahullah al-istidlal ala butlan shay'i bi'annahu لم يتبعه إلا الضعفاء كقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فرده الله تبارك وتعالى بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. Der Sheikh رحمه الله sagt, dass die أهل الجاهلية nicht nur in der Zeit von den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, auch in der Zeiten von anderen Propheten. Sie haben immer alles Argument, alles Beweis gebracht und gesagt, sollen wir dir folgen, ja, wären nur die schwachen Leute dich folgen, wären nur die schwachen Leute unter uns dich folgen, also keine bekannte Person oder keine starke Leute, keine reiche Leute und so weiter und so fort, dann haben sie, denn Allah tabaraka wa ta'ala erwähnt das in seinem Buch, in Surat Shu'ara, Vers 111, in dem er sagt, subhanahu wa ta'ala, sie sagten, sollen wir dir glauben, wo dir nur die Niedrigsten folgen? Und An'am 53, und so haben wir die einen von ihnen durch die anderen einer Prüfung unterzogen, sodass sie sagten, hat Allah diesen da aus unserer Mitte eine Wohltat erwiesen? Weiß nicht Allah am besten über die Dankbaren Bescheid? An'am 53. Also, das war die Argumente von Ahlul Jahiliyyah, als die Propheten denen zum Tauhid gerufen hat. Ja, die Propheten kamen alle mit La ilaha illallah. Die haben alle den gleichen Botschaft gehabt, nämlich dient Allah und meidet den falschen Götter. Und wir haben schon auch erwähnt und erklärt, dass dieses Kampf oder diese Hetze und so weiter, das ist seitdem Allah tabaraka wa ta'ala Adam alayhi salam erschaffen hat. Da hat es dieses Krieg gegen Haqq und Batil angefangen. Und immer wenn ein Prophet kam mit der Wahrheit, mit der Tauhid, zum den wahren Weg zu rufen, haben die solche Dinge als Argumente genommen. Und das haben sie auch in der Zeit vom Prophet sallam auch gemacht und gesagt, dass nur die armen Leute Allahs Gesandte folgen. Ja, aber das ist kein Argument, dass dieser Weg falsch ist. Denn Allah tabaraka wa ta'ala sagt in Surat Al-An'am, Vers 53, und so haben wir die einen von ihnen durch die anderen einer Prüfung unterzogen, sodass sie sagen, hat Allah diesen da aus unserer Mitte eine Wohltat erwiesen? Weiß nicht Allah am besten über die Dankbaren Bescheid? Allah tabaraka wa ta'ala weiß über die Dankbaren Bescheid. Allah subhanahu wa ta'ala wählt aus. Ja, und das ist kein Maßstab, dass man sagt, nur arme Leute oder yani Leute, die nicht bekannt sind, diesem die Propheten folgen oder die Wahrheit folgen und so weiter und so fort. Und dass sie heutzutage auch immer alles Argumente nehmen und die Ahlul Jahiliyyah von unserer Zeit das Gleiche verwenden, also das Gleiche machen. Sagen, schaut, subhanallah, die meisten, die diesen Manhaj haben, sind junge Leute oder die keine Wissen haben oder die in der Dunya nichts erreicht haben. Ja, also Dunya nichts erreicht haben, die keinen Job haben oder keine Arbeit haben und so weiter und so fort. Und das ist kein Argument, dass man als Argument nimmt, sagt, dieses Weg ist falsch oder dieser Manhaj ist falsch. Denn Allah tabaraka wa ta'ala a'lamu bishakirin. Das war der achte Angelegenheit von der Jahiliyyah, was Koran widerlegt hat. Ja, und das war die Aussagen von der Jahiliyyah und die leider auch heutzutage verwendet werden. Jetzt nehmen wir die neunte, und das ist wirklich sehr, sehr wichtig zu verstehen. Taube 34. Sagte der Sheikh rahimahullah, التاسعه الاقتداء بفسقة العلماء وجهال العباد فأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وبقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تقولوا على الله إلا الحق لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Die Ahlul Jahiliyyah, die neunte Masala, sagte der Sheikh, dass sie die sündige Gelehrten und die unwissende Ubbad. Ubbad sind diejenigen, die yani, sozusagen Diener. Es gibt zum Beispiel manche zum Beispiel von den sehr unwissenden, wie nennt man diese, die rausgehen in den Moscheen? Tablighis zum Beispiel, die dienen Allah tabaraka wa ta'ala und die haben eine gute Absicht und die kommen zur Moschee zum Beispiel, und aber die sind Juhad, die sind unwissende in Allahs Religion. Ja, also als Beispiel zu verstehen. Und Fasaqat al-Ulama, die Sündige von den Gelehrten. Und subhanallah, gestern habe ich ein Video gesehen, oder vorgestern gewesen, Allah alam, wo einer von den bekanntesten yani Prediger, die in der arabischen Media sehr, sehr bekannt ist, zum Beispiel yani Arifi, kann ich auch seinen Namen erwähnen, subhanallah, bevor er den Vortrag macht, wird geschminkt, yani. Und hinter Kulissen, wie nennt man das? Na? Kulissen. Subhanallah, schminken und Gesicht yani, sauber machen und so weiter, bevor sie vor dem Kamera kommen. Und dann sitzen sie sich und schleimen für die Tyrannen, die heutzutage in unsere Länder sind. So, und die Menschen in damals in der Zeit yani von anderen Religionen und anderen yani, die Zeiten von den Jahiliyyah und die Mushrikin haben natürlich dieses Eigenschaft gehabt, und Allah tabaraka wa ta'ala hat das widerlegt, subhanahu wa ta'ala, indem er sagt, in Surat Tauba, Vers 34, O ihr, die ihr glaubt, viele von den Gelehrten und den Mönchen verschlingen fürwahr den Besitz der Menschen auf nichtige Weise und halten von Allahs Weg ab. Also, und sagt Allah tabaraka wa ta'ala in Surat Ma'ida, Vers 77, erstmal kurz inshallah zu diesem Surah. Allah tabaraka wa ta'ala ganz klar spricht über die Gelehrten, die sündigen Gelehrten natürlich, die nicht gottesfürchtigen Gelehrten, die mehr sich für die Dunya entschieden haben als für die Akhira, die natürlich dieses Wissen gelernt haben, subhanallah, aber da sie yani in unserer Zeit auch das Gleiche tun, subhanallah, sie sagen immer Schaden und Nutzen, Schaden und Nutzen, bis sie Schaden und Nutzen als einen Gott genommen haben und sie, wallah, wal'iyadu billah, anstatt Allah tabaraka wa ta'ala anbieten. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Ma'idah, Vers 77. Sagt, o Leute der Schrift, übertreibt nicht in eurer Religion, außer in dem Rahmen der Wahrheit, und folgt nicht den Neigungen von Leuten, die schon zuvor irre gegangen sind, und viele, viele anderen mit ihnen, die in die Irre geführt haben und vom rechten Weg abgehört sind. Also, man soll nicht bei dem Gelehrten übertreiben in der Liebe und in der Folge. Du folgst einem Menschen, solange er den Haq vertretet, solange er den Haq spricht. Aber nachdem er yani von dem Haq yani abgeschwiffen ist oder sich den Tyrannen genähert hat und über Angelegenheiten spricht, was unserer Religion widerspricht, dann sofort sich entfernen von solchen Menschen. Also es gibt leider die gleiche Eigenschaft bei manchen Leuten, subhanallah, die früher normalerweise selber die Madakhila widerlegt haben oder über den Madakhila gesprochen haben, weil sie blind jemanden folgen. Aber heutzutage, manche Leute machen das selber. Das, genau das Gleiche machen sie. Ja, weil sie Liebe empfinden zum einem Sheikh, zum einem Gelehrter. Und egal, was dieser Gelehrte sagt, blind folgen. Und das ist falsch. Der Prophet sallam, und diese Religion, Allahs Religion, ist mit das Gegenteil gekommen. Ja? Also man sollte den Haq folgen und nicht den Leuten. Solange der Leute den Haq folgt, folgen wir und hören wir und profitieren wir. Aber wenn er von den Haq abschweift, dann entfernen wir uns von dem. Die zehnte Mas'ala, sagte der Sheikh rahimahullah, al-istidlalu ala butlan al-din biqillati ahlih wa adami hifzihim ka qawlihim badi al-ra'i. Surah Hud, Vers 1. Sagte der Sheikh rahimahullah, dass sie die Ahlul Jahiliyyah als Argument nehmen, um der Religion von einer Taifa al-Mansura zum Beispiel, diejenigen, die den wahren Tawhid folgen, die wahre Religion folgen, die Ahlul Jahiliyyah nehmen als Beweis, um diese Religion zu widerlegen, sagen, dass weniger Leute dieses Weg folgen und nicht von den sozusagen Gelehrten oder sie nicht von den Leuten, die yani ist ähnlich wie die anderen Masail, aber hier ist damit gemeint von Hufar, dass sie zum Beispiel wenige Gelehrten oder wenige Leuten von Tulab al-Ilm oder Leuten, die genau wie wir schon bei den anderen Mas'ala erklärt haben, nicht in bestimmter Universität, ja, in bestimmter Universität irgendeinen Zeugen bekommen haben. Ja? Genau heutzutage, erst werden deine Wissen akzeptieren oder die Wörter nehmen, erst wenn du zum Beispiel einen Zeugen von der Medina-Universität hast oder von der Azhar-Universität hast oder von den anderen Universitäten, die sehr, sehr bekannt sind. Erst wenn du so einen Zeugen hast, dann werdest du... Nein, auch nicht. Also das ist einfach der erste Schritt, den die mit dir versuchen. Die sagen zum Beispiel, wenn du zu den Mu'la oder Bara zum Beispiel rufst oder zu dem Tawhid rufst oder sagst, dass dieser Gelehrte falsch liegt. Wie kann es sein, dass er über den Aqida spricht, über La ilallah spricht und er widerspricht den La ilallah mit seiner Tat und mit seiner Aussage? Dann sagen die als erstes Argument, sagen, ja, wer bist du? Yani erstmal, kendini tanıt, nasıl diyorlar? Stell dich vor, wer du bist. Ja? Und wo hast du gelernt und wer sind deine Gelehrten? Tayyip, subhanallah, liebe Geschwister, es gibt eine, yani, das ist eine Fitness, subhanallah, und eine Prüfung für die Diener Allah subhanahu wa ta'ala. Denn diese Mujrimin, sie sperren die wahren Gelehrten. Ja? Sie sperren die wahren Gelehrten oder sie richten die wahren Gelehrten hin und sie lassen nur ihre Gelehrten, ja, dass sie die in den Universitäten unterrichten können. Ja, und die, die zum Beispiel Ijaza geben können und so weiter und so fort. Dass sie diese Schülern, die nach Wissen streben wollen, bei denen lernen müssen. Ja, bei denen lernen müssen. Also subhanallah, die versuchen mit allen Mitteln, das unter den Griff zu haben und Kontrolle über alles zu haben, ja, damit die ihre Stühle an den Stühle festhalten können, damit die nicht von der Regierung weggenommen werden und so weiter. Damit die Leute auch deren wahren Gesicht nicht kennt. Deswegen die Ahlul Jahiliya und die heutige Ahlul Jahiliya das Gleiche machen. Ja? Das ist eigentlich ähnlich wie die 8. Mas'ala. Wo die gesagt haben, nur die armen und schwachen Leute, die Propheten folgen oder die, was ist das von einem Weg, nur die schwachen und armen Leute denen folgen. Aber hier noch dazu hat er ergänzt, dass sie wenig Wissen haben. Ja, das ist wenig Wissen haben und Basira, die Wissen über die Realität und Wissen über den Islam haben und so weiter und so fort. Wie zum Beispiel Nuh alayhi salam, kannst du inshallah, den hast du schon? Hut 1. Ja, genau. Wie Allah tabaraka wa ta'ala sagt, hast du die Sura? Sura Hud, Vers 1. Nein, ich habe den falschen Vers gesagt. Nicht. Nun, Sura Dings, Hud, Vers 27. Wie Allah tabaraka wa ta'ala sagt, wegen Nuh alayhi salam, was sie in Bezug Nuh alayhi salam gesagt haben. Da sagte die führende Schar aus seinem Volk, die ungläubig war, wir sehen in dir nur einen Menschen unseresgleichen. Und wir sehen, dass nur die dir folgen, die unsere Niedrigsten sind. Und zwar ohne reifliche Überlegung. Und wir sehen bei euch keinen Vorzug gegenüber uns. Vielmehr meinen wir, dass ihr Lügner seid. Und das machen die genau, die Ahlul Jahiliyyah in unserer Zeit. Ja, also immer wenn du zum Beispiel über den Tawhid sprichst oder über den Kufr bit Tagut und die Glaube an Allah tabaraka wa ta'ala spricht, dann nehmen sie das gleiche Argument. Ja, sagt, wer vertretet diese Meinung, die du hast? Oder wer sind diese Gelehrte? Und so weiter und so fort. Wir können natürlich nicht alles ausführlich erklären. Allah musta'an. Der Vers ist eigentlich sehr klar und deutlich. Und weil sie behauptet haben, subhanallah, und das ist eigentlich unlogisch, ja? Sie haben behauptet, dass diejenigen, die Propheten folgen, nicht schlaue Menschen sind oder diejenigen, die diesem Religion folgen, zum Beispiel, nicht Wissen über die Realität haben und die armen Menschen sind und so weiter und so fort. Aber in Wirklichkeit, diejenigen, die Haq folgen und die Propheten folgen, sind eigentlich die schlauesten Menschen. und die auserwählsten Menschen, weil Allah Ta'ala denen Recht leitet, den Haq zu folgen. Ja? Diejenigen zum Beispiel, Allah musta'an achi. Ja, man kann nicht einige Punkte klar erklären, aber wenn man heutzutage bestimmte طيب ان شاء الله في نيم النكست مساله weil das Problem ist, wenn wir ein bisschen Beweise geben, dann werden einige Leute etwas falsch verstehen. Und wir sagen immer wieder, es geht nicht um irgendeine Gruppe zu verteidigen oder sowas. Es geht nur um den Tauhid zu verstehen. Und diese Übel von den die heutigen Tyrannen zu erklären. Aber wenn man redet, ist es genau so, wie die früher als Argument genommen haben. Früher haben die gesagt, wenn du den Sunna gefolgt hast, haben die gesagt, Wahhabi. Jetzt, wenn du etwas sagst und sagst, Allahs Religion, sagen die Khariji. Deswegen ist es leider so geworden. Darum, inshallah, vermeiden wir einige Punkte, damit es auch manchen nicht falsch verstehen. Die nächste Ahlul Jahiliya, die nächste Mas'ala von Masail al-Jahiliya, dass sie Inkaru al-Qiyas al-Sahih. Qiyas, wie kann man Qiyas übersetzen? Vergleich. Vergleich, ha? Analogie. Wenn jetzt zum Beispiel mit dieser Analogie urteilen wir über dieses Thema zum Beispiel. Wa hakadha yuqas alayhi al-Masail al-Ukhra. Analogieschluss. Kann man das Wort dann nochmal definieren, weil Analogieschluss ist zum ersten Mal in der Zeit. Ja. Vergleichen, ja? Vergleichen. Nein, ist nicht vergleichen. Nein. Mein Schlussfolgerung. Wir sagen Maßstab, inshallah. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher für die anderen zu verstehen. Die richtige Maßstab von an Ahlul Jahiliyyah haben immer die wahre Maßstab widerlegt und nicht akzeptiert, was normalerweise logisch ist, ja, und deutlich ist. Und die haben immer den falschen Maßstab genommen. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen anderes erklären. Zum Beispiel Ahlul Jahiliyyah in der Zeit von den Propheten. Was haben sie gesagt? Die haben gesagt, mach mal so etwas. Al-An'am, Surat Al-An'am, wo mit dem Prophet, warum es kein Engel ist, ja, in dem Vers. Das ist, glaube ich, auf der 6. oder 7. Vers. Auf jeden Fall, was haben die gesagt? Haben gesagt, warum kommt nicht ein Prophet, also Engel als ein Prophet? Denn Allah tabaraka wa ta'ala hat dieser falsche Maßstab widerlegt. Das ist nicht der richtige Maßstab. Um zu beweisen, dass der Mensch auf Haq ist oder nicht. Ja? Und Allah tabaraka wa ta'ala, deswegen hat er gesagt, na, kannst du diese beiden Verse lesen, inshallah? Nein. Beide? Nein. Also 8 und 9, ne? Nein, beide. Okay. Und sie sagen, warum ist kein Engel zu ihm herabgesandt worden? Wenn wir aber einen Engel herabsenden würden, dann wäre die Angelegenheit wahrlich entschieden und ihnen würde dann kein Aufschub gewährt. Und wenn wir ihn, den Gesandten, auch zu einem Engel gemacht hätten, so hätten wir ihn doch wahrlich zu einem Mann gemacht und wir hätten ihn wahrlich verdeckt, was sie zu verdecken suchten. Na, also die richtige Maßstab, und es ist eigentlich von der Wohltaten von Allah Tabaraka wa Ta'ala oder von seinen Wohltaten uns gegenüber, der uns erwiesen hat, dass die Propheten keine Engel waren. Sonst hätten wir nicht von denen akzeptieren können, oder was heißt akzeptieren können? Nicht ertragen, ja, den Engel zu sehen. Und Allah tabaraka wa ta'ala sogar hält uns das vor. Sagt subhanahu wa ta'ala, أَنْبَعْثَ فِيهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْبَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا. Ja, Rasulam in Anfusihim. Sagt Allah tabaraka wa ta'ala hat seine Wohltaten, seine Diener erwiesen, indem er einen Prophet von deren Reihe zu denen geschickt hat. Ja? Und das ist der richtige Maßstab, dass die Menschen bekommen Prophet von den gleichen A. Dass ein Mensch kommt zu dem alles Propheten und so weiter und Offenbarung von Allah tabaraka wa ta'ala bekommt. Und die Engel bekommen Engel und so weiter. Aber die Maßstab von Ahlul Jahiliyyah ist falsch. Dass sie sagen, warum kommt nicht ein Engel? Also damit verstehen wir eine Sache, die sehr wichtig ist. Wir urteilen nicht mit unserem Maßstab, sondern der Maßstab der Koran und Sunnah. Also wir machen nicht mit unserer Logik. Ja, zum Beispiel, es gibt, yani wir haben verschiedene Denkweisen. Ja, es gibt einige Gruppen, ja, zum Beispiel, sagt, aber das kommt nicht in meinen Kopf. Wie geht das denn überhaupt? Ja, ich kann das nicht akzeptieren, ich kann das nicht verstehen und so weiter und so fort. Nein, diese Tat ist der Tat von Ahlul Jahiliyyah gewesen und die richtige ist, den Koran und Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu folgen. Sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah, kullu bid'atin wa maqalatin fasidatin asluha min al-qiyas al-fasid. وما فسد ما فسد من أمر العالم وخرب ما خرب منه إلا بالقياس الفاسد فأصل شر الدنيا والآخرة جميعه من هذا القياس الفاسد. In أعلام الواقعين hat sehr schöne Aussage gesagt Ibn al-Qayyim rahimahullah, sagte jede Bid'a Aussage und jede falsche Aussage, der Ursprung davon ist falsche Logik, falscher Maßstab. Ja, falscher Maßstab von den Menschen. Und alles, was jetzt heutzutage falsch ist, und von den Angelegenheiten der Menschen und von den Angelegenheiten der Welt, ja, Welt und so weiter, außer ist mit der falschen Maßstab. Yani, wenn wir normalerweise, yani, über dieses Punkt, yani, können wir vielleicht einen kompletten Vortrag halten, dieser falsche Maßstab. Eigentlich beinhaltet mehrere Punkte, die wir schon erwähnt haben, bis jetzt, von der Umur al-Jahiliyyah. So, dann sagte, und der Ursprung von alle Übel von der Menschheit, ja, alle Übel von der Dunya und auch Akhira, ist dieser falsche Maßstab. Die nächste, waren wir bei dem 12. الغلو في العلماء والصالحين كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. سورة نساء 171. Schaut, subhanallah, liebe Geschwister, der Sheikh rahimahullah sagt von der Umur al-Jahiliyyah, die übertriebene Liebe in der rechenschaffenden Menschen und die Gelehrten. Normalerweise, wir haben eine andere Angelegenheit vorhin erwähnt, die ist genau ungefähr das Gleiche war. Und hier ist ein bisschen ausführlicher. Und dafür hat Allah tabaraka wa ta'ala in Surat Nisa in Vers 171 sagte, bis dahin, wo du gelesen hast? Ja, ja. O Leute der Schrift, übertreibt nicht in eure Religion und sagt gegen Allah nur die Wahrheit aus. Na. 171. Also, liebe Geschwister, wir haben vorhin auch gesagt, man soll nicht übertreiben in der Liebe gegenüber irgendeinem Mensch, egal wie dieser Mensch ist, ob es ein Führer ist, ob es ein Gelehrter ist, ob es ein Prediger ist und so weiter und so fort. Nein, wir übertreiben nicht in der Liebe, wir lieben diese Person nicht wegen seiner Person, nur. Ja, es kann sein, dass man auch jemanden wegen seiner Person liebt, weil er gute Charaktereigenschaften hat. Noch dazu die Liebe stärkt, weil er auch den Haq vertreten. Ja, und noch dazu gute Benehmen hat und demütig ist und so weiter und gute Eigenschaften hat. Aber der Hauptthema ist, warum wir diesen Person lieben, weil er den wahren Religion vertreten. Ja, zum Beispiel vor einigen Jahren gab es eine sehr bekannte eigentlich unter den Leuten, die sich auch mit dem Aqidah viel beschäftigt haben, jemand heißt Al-Fazzazi, ja, ein Marokkaner, Gelehrter, der hat natürlich 30 Jahre Dings bekommen, Urhaft bekommen, also Dings in Gefängnis bekommen und so weiter. Der war, glaube ich, 7 Jahre im Gefängnis, ist mit einer anderen Klamotten rausgekommen, mit einer anderen Denkweise. Du kannst, yani, wie viel ist der Unterschied zwischen Schwarz und Weiß? So war der Unterschied zwischen seinem Manhaj vorher und seinem Manhaj nachher. Alles, was er vorher gesagt hat, hat er das Gegenteil gesagt. Ja? Und sogar hat den König von Marokko alles der Amir al-Mu'minin genannt, der Führer der Gläubigen. Obwohl er Tag und Nacht darüber yani, geredet hat, dass es ein Tarut ist und dass es Kufr al-Tarut so ist und so weiter. Sogar hat einige viele Bücher geschrieben, unter denen eine der bekanntesten Buch gewesen, Ad-Demokratiyatu Thalika Sanam. Der Demokratie, dies Götze, ja? Ungefähre Übersetzung, dass eine Gott ist, die anstatt Allah Tabaraka wa Ta'ala angebetet wird oder eine andere Religion ist. Und er war sehr streng, yani, wenn ihr schaut, seine alten Videos, sogar, subhanallah, könnt ihr euch vorstellen, der hat eigentlich in mehrere Sender teilgenommen und über den Tawhid gesprochen und hat vor einigen Jahren, ich weiß nicht, vielleicht yani 15 Jahren oder mehr, eine Debatte geführt mit Adnan Arur. Ja, mit Adnan Arur gesprochen über Musamma al-Iman. Ja, also ist über den Takfir und diese ganzen Dinge und so weiter. Und er war wirklich yani, sehr stark in diesem Bereich. Ja, aber subhanallah, yani, der hat selber danach, nachdem er rauskam von dem Gefängnis, sagt, die haben mich wirklich in Fitna geführt. Ja, ich habe ein paar Jahre sehr schlechte Dings bekommen, also yani sehr schlechte Verhalten, yani, die haben sehr schlechte Verhalten gehabt mir gegenüber und sehr, sehr schlechter Ort gehabt, wo ich geschlafen habe, in welcher schmutzige Platz ich geschlafen habe und so weiter und so fort. Und die haben danach eine bestimmte Zeit sehr gut mich behandelt. Den Unterschied, yani, die haben ein gut schönes Zimmer gegeben, so wie ein Hotel. Also, dass du von Müllton zum Hotel gehst, 5 Sterne, dass du dieses Ding spürst. Ne? Und sagt, die haben mir einen Zettel in der Hand gegeben, 30 Jahre. Und ich bin selber yani, fast 50 Jahre und so. Nein, 30 Jahre bin ich eh tot. Yani. Auf jeden Fall, wie gesagt, yani, egal welche seine Ausrede ist, wichtig ist, dass wir verstehen, dass er komplett seine Manhaj geändert hat. Also alles, was er gesagt hat vorher, das Gegenteil. Und sogar der hat versucht, auch den Hand von dem König auch zu küssen, hat einen Khutbah gehalten in der Anwesenheit von dem König und so weiter. Danach ist gekommen, hat ihn begrüßt, wollte seine Hand küssen und hat einen Khutbah gehalten, yani, subhanallah, Allah musta'an, yani, so möge Allah tabaraka wa ta'ala uns festigen. Deswegen, wir haben ihm geliebt wegen seiner Aqida. Und wir haben ihm gefolgt und seine Durus yani, gehört und Unterrichte gehört und gelernt wegen seiner Aqida, weil er über den wahren Tauhid gesprochen hat. Aber nachdem er dieser Manhaj yani, gefolgt hat, sofort eine Kreuz darauf yani, und fertig, vergessen. Also da braucht man nicht darüber zu diskutieren. Ja? Und so ist das mit den anderen. Ja? Und subhanallah, ich kenne einen Bruder, bis jetzt 3 Gelehrten, die er geliebt hat. Einer unter denen ist Fazzazi gewesen. Und die anderen zwei, yani, Auf jeden Fall, ich möchte den Namen nicht jetzt nennen, weil damit es auch nicht jetzt einen, zu einem Problem führt, für uns allen. Auf jeden Fall, die anderen, ich habe immer ihm gesagt, Wallahi, Achi, liebe diese Leute nicht so. Ja? Und richtig, du folgst zum Beispiel, du verteidigst zum Beispiel. Und sogar hat vor einigen Jahren wegen Qatata hat in einem Moschee einen Streit geführt, subhanallah. Auf jeden Fall, und subhanallah, alle diese drei, die er so geliebt hat, jetzt lebt er nicht. Yani. Warum? Weil die nicht den Manhaj, die früher vertreten und natürlich haben sich mit der Politik und so weiter gemischt. Deswegen, lieber Geschwister, wir sollten nicht jemanden ehren, ja, wegen seiner Person oder wegen seiner Titel und so weiter und so fort. Wir können respektieren, solange er den Haq vertretet, respektieren und ihm beistehen, ihm helfen, seine Meinung verteidigen, ihm verteidigen, egal wo er auch beleidigt wird oder so. Aber solange natürlich er den Haq folgt, nachdem er von dem geraden Weg abgeschwiffen wird, dann ist es halt dieser Liebe ist vorbei und folgt man natürlich ihm auch nicht mehr. So, der nächste ist die 14. 13. habe ich gerade gesagt. Nein, Al-Ghulu fil Ulama und Salihin, das war 13. Na? Der 12. war dieser Qiyas, Inkar al-Qiyas al-Sahih. Ach so, subhanallah. Nein, der 11. und 12. also 11. eigentlich als Beweis mit dem, was hatten wir gesagt? Maßstab. Mit dem Maßstab, ja? Mit dem falschen Maßstab zu urteilen, sozusagen, oder falschen Maßstab als Beweis zu nehmen. Und der 12. ist das Widerlegen die richtige Maßstab. Also ist eigentlich das Gegenteil. Ja, Widerlegen der richtige Maßstab. Und die beiden sind eigentlich gleich, deswegen haben wir nur eine erwähnt. Eigentlich beide in einem erwähnt. Dann sind wir bei dem 14. und das werden wir inshallah damit beenden. Jetzt sagte der Sheikh rahimahullah, na, das ist ein langes Thema, den 14. Das werden wir inshallah morgen damit anfangen, weil die 14. und 15. sind auch ein bisschen ähnlich und das ist ein bisschen langes Thema. Das werden wir inshallah morgen damit anfangen. Wenn ihr Fragen inshallah über den bis 13. habt, inshallah können wir beantworten. Wenn nicht, inshallah, dann beenden wir die Sitzung. Na? Was genau ist bei 12 gemeint mit Widerlegen des richtigen Analogieschlusses, also mit dem Maßstab? 12. Ja. Das ist das Gegenteil von den 11. Also sie haben wohl versucht zu widerlegen. Die haben es abgelehnt, verleugnet sozusagen, oder Inkar. Was heißt Inkar auf Deutsch? Verleugnet. Na? Verleugnet. Ja, verleugnet, ja. Die richtige Maßstab verleugnet. Das haben wir gesagt, Inkaru al-Qiyas al-Sahih. Aber wir müssen erstmal Qiyas verstehen. Eigentlich, Qiyas ist Fara' yulhaqu bil asl. Ja, Fara yulhaqu bil asl. Das ist okay. Asl ist Ursprung, stimmt? Ja. Was ist diese Fara, die von Asl rauskommen? Zweige. Okay. Qiyas ist eine Zweige, die zu dem Asl geführt wird oder zugefügt wird. Qiyas ist eine Fara, die zum Asl hinzugefügt wird. Es gab ein Beispiel mit zwei Bäumen von Abu Khadija. Na? Kennst du noch das Beispiel mit den Bäumen, mit dem Tannenbaum und Apfelbaum? Ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel für Riyad. Na? Anlatmak çok zor mu? Anlatmak şey benim Almanca yani sorun Almanca da yani. Anlatmak çok zor değil ama işte. Es gab ein gutes Beispiel. Ja, sag mal. Von einem Dings. Kannst du sagen? Söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Dinlesinler bakalım. Bismillah. Also es gibt ein gutes Beispiel dafür. Und zwar, wenn man zum Beispiel einen Apfelbaum sieht. Und das ist der einzige Baum, den man gesehen hat. Und man weiß, dass das ein Baum ist. Wenn man jetzt irgendwann einen Tannenbaum sieht, der sieht nicht genau aus wie der Apfelbaum, aber er hat auch einen Stamm, er hat auch Blätter, auch grün. Dann macht man Qiyas und sagt, okay, das muss auch ein Baum sein, weil der Apfelbaum auch ein Baum ist. Schlussfolgerung, oder? Na, man schlussfolgert, dass der Tannenbaum auch ein Baum ist, weil der Apfelbaum so ähnlich aussieht. Ja. Also das gleiche ist, aber sieht ähnlich aus. Genau. Doğru muydu? Ya. Analogia. Tayyip inşallah ich also sowieso morgen inşallah fangen wir mit den anderen und ich versuche die richtigen Wörter zu finden auf Deutsch und dann erklären wir wieder nochmal. Namen. Ich habe noch eine Frage. Wenn wir über Übertreibung in der Religion reden, kannst du weitere Beispiele nennen für Übertreibung in der Religion? Wie kann man zum Beispiel in der Religion... Übertreiben in der Liebe gegenüber den Gelehrten und die Rechenschaffenden. Zum Beispiel, die Schiiten übertreiben in der Liebe zu Hassan Hussein, Hassan besonders, Hussein, Entschuldigung, nicht Hassan sogar, weil Hassan hat seine Khalifat abgegeben. Ja, die erwähnen Hassan gar nicht. Nur Ja Hussein. Habt ihr gesehen, irgendwo Ja Hassan gesagt wird? Nein, Ja Hussein. Und Ja Ali, Ja Hussein. Ja. Und die Liebe zu dem, dieser Ahlul Bayt, angeblicher Liebe, das ist aber natürlich falscher Liebe, hat denen dazu gebracht, dass sie in der Irre, yani jeder kommt und erzählt eine Geschichte, obwohl Lüge ist, dann sitzen und versuchen zu weinen. Ja, und die angeblich lieben die Ahlul Bayt. Ist ja ein Ahmad aus Paderborn? Ja. Inshallah, wenn keine Fragen, dann beenden wir Barakallah. In unserem Kultur, in vielen Kulturen ist es ja so, dass man halt die Hände von den Eltern küsst und dann mit den Stirn dann drauflegt. Was ist damit? Ist das Übertreibung? Ist das erlaubt? Kann man das machen? Weil das ist ja in vielen Kulturen verbreitet, dass man halt zum Beispiel zu Bayram oder so, oder von Älteren halt die Hand küsst und halt die Stirn dann drauflegt. Von Eltern, deine Eltern von der, oder andere Eltern? Auch Eltern, zum Beispiel von Omas und Opas und halt auch von Eltern halt. Ältere Leute. Das ist ja weit verbreitet bei uns. Also ja, die und das ist falsch. Ja, also die Hände von jemand küsst man nicht. Mhm. Die Gelehrten haben gesagt, nur die Älteren. Ja, nur die Eltern. Und ja, manche haben so erlaubt für die Gelehrten, die man bei denen lernt, aber haben gesagt, auch nicht nur den Kopf kann man küssen. Ja, den Kopf von Gelehrten. Aber Hände sollte man nicht küssen. Ja. Die Älteren haben sie, weil sie eine höhere Stufe haben. Also von Eltern darf man. Aber von anderen alten Leuten, nein. Ja. Es gibt manche Leute, sogar machen so den Hand. Ja, genau. Einmal, es gibt einen Bruder, der ist mit einem, so einer Familie verheiratet, also Familie, möchte natürlich den Land nicht nennen, die sehr verbreitet ist, die Hände zu küssen und so weiter. Sagt er, okay, einmal habe ich geküsst, weil ich den Mädchen geheiratet habe. Und danach kam, er gibt mir Hand, ich habe seine Hand runtergeholt. Alaykum salam. Die sind daran gewöhnt, den Hände zu geben. Weit verbreitet. Ja, subhanallah, meistens sind Fussaq oder Ahlul Bid'ah, yani, subhanallah, nicht küssen, einfach runterholen. Es gibt auch welche, die küssen den Fuß von der Mutter. Ist das erlaubt? Wallahi, diese ist nur, um zu ehren sozusagen, ja, und ihre Stufe zu geben. Sie machen das nicht aus Ibadah sozusagen. Und ist nicht so Schlimmes daran. Ja. Ich habe bis jetzt keine Gelehrte gehört oder so, dass sie dagegen einen Fatwa gemacht haben oder weil es gibt so viele Videos verbreitet wurde, wo jemand allerdings den Fuß von seiner Mutter küsst und so weiter. Habe ich nicht eine Fatwa dazu gehört oder Aussage oder Widerlegung und so weiter. Sujud was anderes. Sujud, nein, darf man nicht wieder für die Eltern. Sujud darf man nicht wieder für Eltern noch für jemand anderes. Also normal küssen schon, aber Beispiel Sujud als Kopf, Stirn darf man nicht. Nein. Nein, darf man. Also küssen schon so Kopf küssen und Hand küssen. Den Eltern, ja. Ja, Eltern von Eltern. Ja, natürlich. Ja, sogar ist gut, den ja. Kopf zu küssen und Hand zu umarmen, küssen, das ist sehr gut. Das ist eine Gabe, die Allah Ta'ala nicht jedem gibt. Ja, es gibt manche Leute, deren Herzen sind so hart sparmer gegen den Eltern. Warum ist das? Nein, Machi, wolltest du was sagen? Also das war spürt. Ja, habe ich gesagt, das darf man nicht. Deswegen. Ja. Handküssen, man. Ja. Man wollte sich ja nach vorne automatisch. Deswegen oder warum nicht küssen? Von älteren Leuten? Älteren. Das ist nicht von der Sunna. Sogar subhanallah, einmal eine Mutter hat gesagt, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat den Hand von Abi Sufyan geküsst. Also, ja. Ist einfach. Yani, der findet nicht was und dann erfindet eine Lüge, um diese Madhab oder dieser Weg alles richtig zu zeigen. Ist das Haram? Haram nicht, oder? Nein. Haram ist das nicht. Haram heißt, dass man dafür bestraft wird. Verstehst du? Ja, es gibt yani, ja. Verboten sozusagen oder Nahi yani, oder gibt es keinen Beweis dafür, ja, dass man diese Hände. Ich meine, es ist ja so, soweit ich weiß, solange es keinen Beweis gibt, dass es Haram ist, ist es ja auch nicht verboten, das beobachten. Nein? Solange es keinen Beweis gibt, dass etwas Haram ist, ist es ja erlaubt. Nein, aber in diesem Fall ist eine Ehrung für einen Mensch, dieses Handküssen. Das ist ein Zeichen von sogar auch Ahlul Jahiliyyah. Dass die jemanden ehren, sich niederwerfen für jemanden und so weiter. Und diese Ehren hat diese Person gar nicht verdient, weil es eine normale, fremde Person ist. Verstehst du? Nur die Älteren, weil sie eine höhere Stufe haben, kann man, ja, ehrt man sie und so weiter. Eltern gehören dazu auch? Eltern meine ich. Also der Vater und Mutter. Nein, ältere Leute nicht. Nein. Nur Eltern, Vater. Ja, Vater, Mutter. Nur. Also mit Oma, Opa sind doch auch so von Vater, Mutter so. Also auch fast wie Mutter, Vater. Kein Problem, jetzt mach das und mach da auch gleichzeitig. Ja, okay. Jetzt, bei uns ist ich das richtig. Sagen, unsere Sohn haben wir verloren und so. Ist Khaliji geworden. Und Frau Handküssen so? Kannst du grüßen, kein Problem. Von Frau, ja, wo gibt es Männer, die Frauen Handküssen heutzutage? Sehr wenig. Ja, das ist gute Eigenschaft. Ja. Das, aber nicht die, wie die in Kuffar nachahmen und so weiter, wie die Frauenhand küssen und so weiter, wenn sie auf den Stuhl so einladen oder sitzen oder was auch immer. Nein, allgemein, ja, wenn man ihre Hand in der Hand nimmt zum Beispiel und küsst, zeigt seine Liebe, das ist sehr gute Eigenschaft. Ja, das ist sehr gut. Hast du noch Zeit oder? Hast du keinen? Erstmal. Ja, diese gute Frage, Subhanallah. Ich habe eigentlich oft das yani, beantwortet, auch in Facebook, auch in der Moschee, auch im Online-Unterricht. Aber Subhanallah, weniger Geschwister yani, akzeptieren das. Manche, Alhamdulillah, sofort yani, hören damit auf und manche machen weiter, sagen, ja, ich liebe meinen Job. Achim, das ist eine Erniedrigung, Subhanallah, diese Altenpflege und so weiter, das darf man nicht alles. Eine Muslim, die geehrt ist bei Allah, Tabaraka Ta'ala, ältere Leute gepflegt und besonders erst yani, Kafir, yani, Mushrik und diese Menschen zu bepflegen und Erdubillah, ihn sauber zu machen, was ist das für eine Erniedrigung? Ja, das darf man nicht in solcher Arbeit arbeiten. Mhm. Ja. Bei Muslimen geht das. Bei Muslimen, ihm zu unterstützen, ihm zu helfen, weil Unterschutz braucht, ja, ist eine Wahrheit und so weiter, ja. Man sagt doch, Allah ist Maulana, das ist Schutz, ja. Ja. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, ein Sheikh ist Maulana. Wenn sie mit dieser Meinung sagen, das ist natürlich nicht erlaubt, ja. Das ist falsch, wenn sie so sagen. Aber Maulana, es gibt in Ägypten zum Beispiel, sagen nicht Maulana, unserer Schutzherr. Ja, die sagen, man yatawallana, zum Beispiel, wie eine Befehlshaber, ja, zum Beispiel, wie eine Wilaya hat zum Beispiel, wie eine Chef zum Beispiel, ja, wie eine Chef oder Führer. In dem Sinn sagen sie das. Und das ist Akzent von Ägypten zum Beispiel. Aber wenn man mit dieser, das ist was anderes. Hey, du willst noch was? Ja, ich habe eine Frage. Ich habe mal gehört, dass wir früher von Christen und Juden so das Fleisch essen konnten. Warum? Das, weil die auch das im Namen von dem einen Gott geschlachtet haben. Also ich habe gehört, früher durften wir das. Was hängt so daran? Na, also die Fleisch, damit das Fleisch halal wird, ja, unter die Voraussetzungen ist, dass der Fleisch geschlachtet wird und von bestimmter Stelle und mit dem Namen Allah tabaraka wa ta'ala geschlachtet wird, auch wenn es einer Christ schlachtet, dass das Name von Allah subhanahu wa ta'ala gesagt werden muss, ja? Allah tabaraka wa ta'ala sagt, yani im Koran, وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. Ibn Abbas sagt, رضي الله عنه وارضاه, طعام ist die Fleisch, damit gemeint hier, ja, das Fleisch von den Ahlul Kitab für euch ist halal, ja, also könnt ihr essen und so weiter. Aber zeig mir heutige Ahlul Kitab, einer von denen, ja, die an einen Gott glauben, ja, und die bei dem Schlachten, die schlachten ja gar nicht, töten und danach schlachten. Also das sind eigentlich, yani, die meisten sind ja yani, Jifa heißt verstorbene Tieren sozusagen. Ja, manche sterben, manche vielleicht lebendig zum Beispiel werden geschlachtet. Außer die Juden zum Beispiel haben sie die erlaubt für denen, dass sie dann schlachten ohne diesen Strom und so weiter. Ja, aber ich weiß nicht, ob die mit Namen Allah schlachten oder mit Namen von Uzair, yani, oder Musa alayhi salam. Was mit Schiiten? Wie schlachten die? Schlachten die zum Beispiel im Namen Allahs oder der von? Schiiten müssen wir unterscheiden. Schiiten in allgemein sind Taifa zu Schirken und Ridda. Aber es gibt manche Schiiten, manche. Zaydiya nennt man Ahlul Bida. Ja? Die weder den Koran behaupten, dass das Koran verfälscht ist, noch die Sahaben verfluchen, noch yani, alle Eigenschaften von Allah geben, subhanahu wa ta'ala, noch Schirk begehen. Sie sagen nur, wir lieben Ali mehr als die Sahaben, die anderen Sahaben. Dass es sehr wenig von diesen abgibt, sehr wenig. Ja? Und diese Leute sind Ahl Bid'ah, die sind nicht Mushrikin, von denen kann man, aber die anderen nein. Und Atomai, das ist so viel Frage, aber ein interessantes Thema. Ja, nee, wenn es wichtig ist, dann kann man dann nicht. Ja, denk, was ist, wenn jemand zum Beispiel Schirk begeht, aber trotzdem also gebetet und halt an den Koran glaubt, aber er begeht zum Beispiel Schirk, also kleinen Schirk, wie zum Beispiel glaubt an das blaue Auge, zum Beispiel bei Türken ist das ja weit verbreitet. Dürfte man theoretisch das Fleisch essen oder nicht? Also, was wäre die Meinung von dir? Eins musst du wissen. Mit der Glaubensbekenntnis, wenn man die Glaubensbekenntnis ausspricht, tretet man den Islam ein. Und diese Glaubensbekenntnis hat Säulen und Voraussetzungen. Und heißt es natürlich nicht, also wenn man natürlich die Säulen und Voraussetzungen erfüllt, dann man muss den Muwahhid und so weiter. Aber das heißt nicht, dass dieser Mensch für ewig und immer, bis er stirbt, im Islam bleibt. Es gibt Dinge, wenn man tut, wird man aus dem Islam rausgehen. Ja, genau, wenn man zum Beispiel Wudu hat, wenn man bestimmte yani, Sachen macht, zum Beispiel, wird man Wudu verlieren. Genau so ist das auch mit dem Islam. Ja? Und egal, ob der Mensch, denn zum Beispiel jemand hat Wudu, hat vorhin Wudu gemacht. Ja? Und du hast gehört, dass er seinen Wudu verloren hat. Er kann bis morgen hier Gebet verrichten. Wird nicht von ihm akzeptiert. Oder sitzen, yani zum Beispiel ja, in der Moschee bleiben und jedem Gebet mit uns teilnehmen, zum Beispiel. Oder Hajj verrichten und so weiter. Er hat schon seinen Wudu verloren. Ja? Und das schützt ihm nicht diese Gebete und so weiter. Wird sowieso nicht von ihm angenommen. Und so ist das mit dem mit Islam. Ja, wenn man bestimmte Dinge tut, ja, wenn man große Schritte begeht, dann kommt man aus dem Islam raus. Auch wenn man betet, fastet, Zakat macht und so weiter, Hajj macht, ist man schon im Schirk gefallen. Ja. Bei dem kleinen Schirk ist nicht so. Ja, bei dem kleinen Schirk ist nicht so. Okay.